Sehnsucht brennt, wenn sich mein Herz nach Sonne sehnt. Immer wenn die Sehnsucht brennt, wenn sich mein Herz nach Sonne sehnt. Ja, ja. Denke ich, wie schön es wär, wenn ich in Grenada wär. Denke ich, wie schön es wär, wenn ich in Grenada wär. Ja, ja. Palmen stehen am Strand, Kinder spielen im weißen Sand. Kokospalmen stehen am Strand, Kinder spielen im weißen Sand. Ja, ja. Bleiben in Erinnerung. Die Nächte bis zur Dämmerung bleiben in Erinnerung. Ja, ja. Heimweh ist ein fremdes Wort, am liebsten willst du nie mehr fort. Heimweh ist ein fremdes Wort, am liebsten willst du nie mehr fort.